Buch 2 Das Wissen Hadith Nummer 60 Abdullah ibn Amr berichtete, Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, blieb einmal auf einer Reise, die wir unternommen hatten, hinter uns zurück. Er holte uns ein, als wir gerade den Wudu für ein Gebet vornahmen, welches schon überfällig war. Wir fuhren deshalb in Eile mit den Händen über unsere Füße. Da wandte sich der Prophet uns mit lauter Stimme zu und sagte, »Wehe den Fersen, wenn sie im Feuer brennen!« Und er wiederholte es 2 oder 3 Mal.